Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema nach wie vor die britische Gruppe Talk Talk. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Thank you. for the good has bled to dust. Man hat das Gefühl, der Spirit of Eden hat Mark Hollis noch weiter begleitet und er hat dieses Konzept mit seiner einzigen Soloplatte noch fortgeführt. Das Mark Hollis Soloalbum, von dem wir gerade Watershed hörten, erschien 1998, lange nach Auflösung von Talk Talk, und seitdem hat er sich aus dem Musikgeschäft zurückgezogen. Bassist Paul Webb und Schlagzeuger Lee Harris firmierten unter dem Pseudonym O-Rang und blieben ebenfalls den fragilen Soundgebilden der späteren Talk Talk treu. Es gab eine interessante Kollaboration von Paul Webb und der Portishead-Sängerin Beth Gibbons auf dem Album Out of Season, die ebenfalls nicht mehr an die frühen Talk Talk erinnern. Hören wir die beiden mit Tom the Model. How can I forget your tender smile? Moments that I have shared with you, our hearts may break, but they're on their way, and there's nothing I can do. Es gab einen Nachfolger zu Spirit of Eden, das letzte Talk-Talk-Album, das direkt auf einem anderen Label erschien und genau da weitermacht, wo Spirit of Eden aufgehört hat. Laughing Stock erschien 1991, 1992 lösten sich Talk-Talk offiziell auf. Irgendwie waren sie ihrer Zeit voraus, was besonders klar wird, wenn man sich ihre letzten beiden Alben anhört. Hören wir von Laughing Stock den Song After the Flood. Tim Freeze Green war in den 90er Jahren auch noch als Produzent aktiv, unter anderem für Bands wie Catherine Wheel, und hatte mit Heligoland sein eigenes Projekt. Schlagzeuger Lee Harris von Talk Talk tauchte nochmal in einer Zusammenarbeit mit Graham Sutton auf dessen Projekt Bark Psychosis er 2004 auf dem Album Codename Dustsucker trommelte. Auch dieses Album hat vieles vom Sounddesign eines Spirit of Eden. Hören wir den Song The Black Meat. Unverkennbar die frühen Talk Talk mit dem Song Without You, der sich auf dem Album A-Sides und B-Sides findet. Einer der bemerkenswerten frühen Songs von Talk Talk findet sich auch auf dem kleinen Meisterwerk It's My Life. Der Song Renee demonstriert beispielsweise, dass Talk Talk immer ein Stück tiefer ging als ihre damaligen Kollegen Duran Duran und Co. Lag es an dem Timbre von Sänger Mark Hollis oder an der ausgefeilten Instrumentierung oder an dem Pathos? Irgendwie waren Talk Talk auch als Synthpop-Band immer ein Stück intensiver als andere. The present you've been losing one. Es gibt ein tolles Video zum Song Life is What You Make It, der sich auf dem Album The Color of Spring findet. Talk Talk mit ihren Instrumenten, nachts im Park oder im Wald, die ganze Tierwelt zu sehen. Und es hat wirklich was tief Ironisches und es ist so etwas wie ein Anti-Pop-Video, das aber auch eine ganz spezielle Art von Humor vermittelt. Hören wir Talk Talk mit Life is What You Make It. Man kann Talk Talks Album Spirit of Eden fast als durchgängigen Song hören. Man kann die einzelnen Stücke nicht groß unterscheiden, wie auf einmal die Songfragmente in eine Art Raum verschwinden und Chöre wie aus dem Nichts auftauchen, ist wirklich unglaublich. Die Geschichte von Alben wie beispielsweise Dark Side of the Moon ist ja genügend erforscht worden. Ich wünschte, das gäbe es auch für Spirit of Eden, so eine Art spätes Making-of. Hör mir den Song I Believe in You. Thank you. Thank you. It's You vom Talk Talk Album It's My Life und davor Desire vom Album Spirit of Eden und nicht wie angekündigt I Believe in You. Ich hoffe, diese 2-Stunden-Exkursion in die Welt von Talk Talk hat Ihnen gefallen und Sie inspiriert. Hören wir bis zu den Nachrichten noch den Dub-Mix von Such a Shame. Thomas Albermann am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss. Deutschlandfunk.